Hallo, ich grüße euch zur Ausgabe 170 von Freitag, dem 9. Februar 2024. Ja, vielen Dank fürs Herkommen. Oder wie sagt man? Einschalten, runterladen. Naja, schön, dass ihr dabei seid und kurz euch die Zeit nehmt, hier mal mir einen Moment zuzuhören. Ja, also allein die Tatsache, dass diese Ausgabe heute stattfindet, sagt schon, Doppelpunkt, dass ich Montag nicht zur Chemo weg war. Also, die wollten mich auch irgendwie gar nicht da haben. Ich habe da angerufen an dem Montagmorgen und habe direkt zu Beginn, das waren auch so die ersten Worte, die ich sprach an dem Tag, so einen richtig schönen Hustenanfall bekommen. Und da war eigentlich schon klar, nö, damit bleiben sie mal besser zu Hause. Genau, und so haben wir dann auch vereinbart. Das hat jetzt den kleinen Nachteil, ich weiß es noch gar nicht, werden wir sehen, dass jetzt der neue Termin am Rosenmontag ist. Das ist dann nächste Woche Montag. Jetzt, genau, ich war schon mal an einem Rosenmontag in der Arztpraxis zur Chemo. Ja, das sind ja alles Profis und die wissen sich auch so zu verhalten. Also das ist nicht so, dass es im Rheinland dann überall kunterbunt und drunter und drüber geht. Es ist nur damit zu rechnen, dass irgendwo aus irgendeinem Lautsprecher Musik erschallt, die in rheinischer Mundart dann besungen wird. Ja, was man dann so besingt an Karneval, ne? Ja, auch das wird bestimmt interessant, um es mal so zu sagen. Wir werden sehen. Ich hoffe nur, dass nicht ganz so viele der Mitpatienten da mit irgendwelchen, anstatt Pappnasen, mit Rotznasen ankommen, diese Pappnasen. Also, um es jetzt mal so ein bisschen zu sagen, bei mir erhärtet sich nämlich der Verdacht, dass mein Infekt, den ich da, an dem ich jetzt die dritte Woche rum hier hantiere, dass ich den aus eben dieser Praxis mitgebracht habe. Und ja, je nachdem, wie verrückt die Menschen sind. Ja, und ich muss sagen, auch wie egoistisch die sind, weil eigentlich mit Husten und Schnupfen gehört man da nicht hin. Das sollte einem sowas von klar sein. Aber es ist immer wieder so, dass man doch solche Exemplare dort antrifft. Und ja, das macht mich ziemlich sauer, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ja, ich finde das jetzt nicht verantwortlich den anderen Patienten gegenüber. Und wenn dann auch das, sag ich mal, Personal das zulässt, dass die darum sitzen und machen und tun, ja, habe ich auch so meine Fragen dran, wer da welche Verantwortung nicht wahrnimmt. Genau, ja, werden wir aber dann Montag sehen. Ja, ansonsten habe ich ja immer noch die Option Maske statt Pappnase und kann mich da ja zumindest versuchen zu schützen. Genau. Ja, so sieht das aus. Und jetzt vielleicht kurz Zu mir beziehungsweise zu uns, wir sind alle noch nicht so wirklich fit. Es geht zwar alles so seinen gewohnten Gang, sag ich mal, aber hier und da erwischt dann doch den ein oder anderen von uns nochmal so ein richtig kräftiger Hustenanfall. Das ist auch ziemlich beanspruchend, bis man sich da mal zu Ende gehustet hat. Sinkt die Sauerstoffsättigung, würde ich jetzt mal behaupten wollen. Ja, der Gebrauch von Taschentüchern ist auch noch recht häufig. Und so dieses allgemeine Leistungsvermögen ist auch nur bei, sag ich mal, maximal 80%. Und zwar bei allen dreien, die wir hier im Backhaushaus zubringen. Jetzt ausgenommen der Katze, bei der kann ich es nicht beurteilen. Und der Exilstudent, ja, dem werde ich jetzt wohl dann heute Nachmittag dann ansehen, hören oder ja, von ihm informiert werden. Genau, auf diesem Messenger, den wir benutzen, schreiben wir über alles Mögliche, aber nicht über Gesundheit. Da ist es viel spannender, dass im Moment die Formel 1 ihre neuen Autos vorstellt und da tauschen wir uns drüber aus. Das ist so dieses gemeinsame Hobby von uns, das wir entwickeln durften und zu unserer großen Freude auch weiter betreiben. Ja, hätte schlimmer kommen können. Genau, ja, der macht nämlich das, was in diesem einen Karnevalslied auch zum Ausdruck kommt und würde auch selbst, wenn man ihm Kuchen spendieren würde, an Karneval nicht in Köln bleiben. Wer das Lied kennt, darf es jetzt gerne vor sich hin mitsummen. Entweder in der traditionellen Version oder in der Version der Kölner Rockband BAP. Ganz wie ihr das wünscht. Jo, jetzt schauen wir mal, wie sich das Wochenende dann ergibt und wie gut zusammen ich dann am Montag bin und dann Chemo bekomme oder auch nicht. Das werden wir sehen. Ich werde mich da auf jeden Fall auf den Weg hinbegeben und dann mache ich mal alles Weitere davon abhängig, welche Blutwerte da ermittelt werden. Und wenn das zu verantworten ist, mir das zu verpassen. Und ich fühle mich auch so entsprechend, dann nehme ich den Schuss wieder mit. Und genau. Bleibt da weiter am Ball. Ja. So mal gesprochen. Ansonsten gibt das leider, muss ich sagen, hier im Backhaushaus nicht so viel Spannendes zu erzählen. Das hängt einmal damit zusammen, dass ich wirklich auch noch nicht so richtig gut beieinander bin. Ich stelle dann fest, das ist, ich stehe zwar morgens um 7 auf, aber dann passiert so ganz wenig und also produktives mal sowieso mal erst gar nicht. Und ja, und dann ist es auch rucki-zucki der Mittagszeit und ich sehe im Prinzip zu, wie der Tag da so vorbeizieht und habe dann das Gefühl, du hast so nicht so richtig was Schönes gemacht, also im Sinne von irgendwas so Produktives, ja, so nach dem Motto, schau mal hier, das habe ich heute geschafft. Das ist das Tagwerk, auf das ich stolz zurückblicken darf. Also da kommt nicht so viel zur Zeit und es erschöpft sich tatsächlich darin, dass ich dann viel Zeit verbringe auf einem, oder wie sagt man, in, auf, bei, beim Schauen eines YouTube-Channels, wo es hauptsächlich um Schlagzeugspielen und Schlagzeuger und deren Lebensgeschichte. Also da kann man ja auch in so ein, wie sagt man, in so eine Schleife reinkommen, dass man sich immer weiter und weiter und weiter informiert. Das ist mir tatsächlich diese Woche ein paar Mal passiert, dass ich dann festgestellt habe, huch, jetzt ist aber doch mal ganz viel Zeit vergangen und was hast du gemacht? Hast im Prinzip nur aus dem Leben anderer erfahren und was die so anstellen in ihrem Trommler-Dasein. Ja, das ist auch mal sehr interessant, aber halt auch nicht so wirklich produktiv. Zumal die so gut sind, dass das für mich überhaupt keinen Wert hat, wenn ich mich dann im Keller an mein Schlagzeug begebe und versuche, irgendwas von dem, was ich da gehört oder gesehen habe, nachzutrommeln. Also außer rechts, rechts, links, links, rechts, rechts, links, links, rechts, links und so kommt da nicht viel. Na, Zustand, ich meine, okay, ein bisschen was kann ich ja auch auf dem Instrument, aber das sind schon verschiedene Welten. Also da ist da ganz schnell klar, ich bin dann doch eher ein Hobby-Trommler, der zudem auch noch einigermaßen gut aus der Übung ist. Und ja, also um da wieder auf Stand zu kommen, boah, da muss es im Keller auch mal erst wieder die, sagen wir mal, etwas mehr wie 15 Grad haben und dann, ja, dann kann ich mich da nochmal mit ernsthaft mit beschäftigen. Ja, also so läuft das dann hier und gut, ist interessant, aber hat halt keinen wirklich produktiven Wert. Ja, außer dass man in Versuchung kommt, dann doch bei einer Plattform, wo es gebrauchte CDs zum Verkauf gibt. Ich höre ja tatsächlich so Musik am liebsten immer noch von CDs und nicht hier von irgendwelchen Streaming-Plattformen runter. Ja, und so konnte ich auch der Versuchung nicht widerstehen, die, sag mal, angefangene Billy Joel-Sammlung zu komplettieren, bis auf eine CD. Also, na, die Live-Alben auch mal ausgeschlossen, die Studio-Alben halt. Ne? Ja, und ja, die ist jetzt soweit vollständig. Und da fehlt die allererste von ihm. Da komme ich jetzt auch gerade nicht auf den Namen. Aber okay, die ist nicht der wirkliche Knaller, also vom Hörerlebnis ist die nicht so oder gefällt sie mir nicht so. Da ist irgendwas mit der Aufnahme ganz komisch gelaufen. Das klingt wie, wenn man früher eine Schallplatte ein bisschen, ein Schallplattenspieler was falsch eingestellt hatte oder ein Tonbandgerät. Und ja, also merkwürdig halt. Muss ich wahrscheinlich auch nicht haben, aber ansonsten, ja, so, weil, ja, so ein Unsinn, sowas passiert dann hier. Und das, ja, und das ist es dann immer. Ah, hier spielt Musik. Das ist nicht meins. Das ist das von Anja. Das will an irgendwas erinnern. Da muss ich ihr mal eben, glaube ich, Bescheid sagen, dass das jetzt hier rumharfofoniert hat. Genau, ja, das gibt mir die Gelegenheit dann auch hier wieder aufzulegen und zu sagen, lieben Dank, dass ihr hier reingehört habt. Ist jetzt was länglich geworden, so ein bisschen rumgeblubber und gelaber, aber ja, da könnt ihr schon ab. Ich danke euch für euer Dabeisein und mit durchhelfen durch diese Zeit und sage bis denne.